Themenwechsel. Es geht ums Web 2.0. Das größte soziale Netzwerk der Welt, Facebook, hat diese Woche den Aggregationsdienst FriendFeed gekauft. Aggregationsdienst bedeutet, dass hier die Daten und Informationen aus vielen anderen Diensten zusammengeführt und gebündelt werden. Für Silicon Valley-Verhältnisse ist die Übernahme für geschätzte 50 Millionen US-Dollar vergleichsweise banal. Dennoch hat der Zukauf eine immense strategische Bedeutung für Facebook, das mittlerweile mehr als 250 Millionen Mitglieder haben soll. Markus Schuler, wieso ist denn FriendFeed mit seinen gerade mal 14 Mitarbeitern und rund 500.000 Benutzern so interessant für Facebook? Das hat mehrere Gründe. Einer ist zum Beispiel, dass die vier Besitzer von FriendFeed ziemlich kluge Köpfe sind. Alle haben sich früher bei Google gearbeitet und dort Anwendungen wie Google Mail, Google Talk und den Kartendienst des Suchmaschinenunternehmens entwickelt. Dieses Wissen hat sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg schlicht 50 Millionen US-Dollar diese Woche kosten lassen. Robert Scoble, amerikanischer Social-Media-Experte und Blogger, hat mir gestern erzählt, die vier FriendFeed-Gründer, das seien einfach die Superstars im Silicon Valley. Erklären Sie uns doch kurz, wie funktioniert FriendFeed? FriendFeed ist ein sogenannter Aggregationsdienst. Sie haben es ja vorher gesagt, er bündelt und stellt Informationen dar, die man soeben ins Internet eingegeben hat, zum Beispiel bei Twitter. Dort hinterlassene Meldungen erscheinen automatisch auch bei FriendFeed. Man kann diese Status-Updates vertiefen und mit Freunden darüber diskutieren und deren Meldungen wiederum bewerten. Im Unterschied zu Twitter gibt es aber keine Begrenzung auf 140 Zeichen. FriendFeed zapft aber solche Dienste wie Twitter über dessen Programmierschnittstelle an. So werden Aktivitätsströme miteinander verbunden. Natürlich lassen sich auch bei FriendFeed Nachrichten eingeben, die dann wiederum bei Twitter erscheinen. So richtig erfolgreich war FriendFeed allerdings in der Vergangenheit nicht. Der Dienst sieht nicht besonders schön aus und er ist in der Bedienung meiner Meinung nach einfach zu kompliziert. Aber das Thema Echtzeit-Internet und sogenannte Aktivitätsströme, das scheint im Silicon Valley ja eines der angesagtesten Themen zu sein. Ja, das stimmt. Das ist übrigens noch ein anderer sehr wichtiger Grund, weshalb Facebook FriendFeed gekauft hat. Die Programmierer bei FriendFeed, die haben eine Schnittstelle entwickelt, die im Bereich der Echtzeitsuche wegweisend sein soll. So kann man bei FriendFeed, wenn man die lieblose Oberfläche und die Plattform verstanden hat, komplexe Echtzeitfilter anlegen. Ein Beispiel, man möchte sich alle Twitter-Einträge von Robert Scoble ansehen, die mehr als 5 andere User mit gut bewertet haben, oder man möchte sich alle Bewertungen von Tim O'Reilly, die er in den letzten 30 Minuten für gut befunden hat, anzeigen lassen. Genau dieses Thema, das ist auch für Facebook sehr, sehr wichtig. Auch dort sind die Statusmeldungen, also die Aktivitätsströme der einzelnen Nutzer, zum wichtigen Inhalt in den vergangenen Monaten geworden. Mit den Fähigkeiten, die die vier FriendFeed-Macher mitbringen, wären noch ausgefeiltere Anwendungen bei der Echtzeitsuche denkbar. Das ist ein Thema, das besonders für Suchmaschinenunternehmen wie Google oder Bing interessant sind. Die Suche der Zukunft, die wird nämlich vor allem sehr stark beeinflusst sein von dem, was mir mein Freundes- und Bekanntenkreis empfiehlt. Hier ist es viel wahrscheinlicher, dass ich als Nutzer eine Aktion auslöse, beispielsweise ein Produkt bestelle, als das bei den gegenwärtigen Suchergebnissen der Fall ist, die mir ein Suchroboter von Google vorschlägt. Das ist auch der Grund, weshalb man bei Facebook an solchen Anwendungen arbeitet. Auf persönlichen Empfehlungen basierende Suchergebnisse scheinen da das Geschäftsmodell schlechthin zu sein. Bei mehr als 250 Millionen Mitgliedern weltweit würde das natürlich auch Sinn machen. Allerdings mit dem Unterschied, dass Google all jene Suchergebnisse des gesamten Internets auswirft, während Facebook ein in sich geschlossenes System darstellt. Nicht mal Google kommt dort hinein, kann also die Facebook-Seiten in seinem Index aufnehmen. Müsste da Facebook nicht sein Konzept der Abschottung aufgeben? Das tut es gerade. Diese Woche hat Facebook eine abgespeckte Version seines Netzwerkes als Beta gestartet. Facebook Lite heißt der Dienst. Außerdem kann man auf den englischsprachigen Seiten bereits eine Suchmaschine nutzen und das Internet, also alles, was außerhalb von Facebook liegt, durchsuchen. Das geht mit Bing, der Suchmaschine von Microsoft. Microsoft ist ja selbst Anteilseigner bei Facebook. Sie haben aber recht, Facebook muss sich öffnen. Wie gesagt, das passiert gerade. Facebook wird aber sicherlich alles daran dransetzen, um Google außen vor zu lassen, denn das große Geld, das da zu verdienen ist, das liegt in diesen sozialen Suchergebnissen und das will man sich natürlich nicht mit Google teilen. Facebook kauft Friendfeed, Informationen von Markus Schuler. Vielen Dank.